Erster Hesekiel, nimm einen Stein. Zeichne die Stadt Jerusalem darauf. Zweiten baue eine Mauer um die Stadt. Baue Türme für Soldaten. Dritter nimm eine Pfanne aus Eisen. Sie ist wie eine Wand. Vierter lege dich auf deine linke Seite. Trage die Schuld von Israel. Fünfter du liegst dort für 390 Tage. Das ist für ihre Schuld. Sechster lege dich dann auf die rechte Seite. Das dauert 40 Tage. Siebte schau auf die Stadt Jerusalem. Sprich gegen die Stadt. Achter ich binde dich mit Seilen fest. Du kannst dich nicht bewegen. Neunter nimm Getreide und Bohnen. Mache Brot daraus. Ess es jeden Tag. Zehnter wiege dein Essen genau ab. Ess nur wenig an jedem Tag. Elfter trinke auch nur wenig Wasser. Miss das Wasser genau ab. Zwölfter backe dein Brot über einem Feuer. Benutze Kot von Menschen. 13. Gott sagt, Israel wird unsauberes Brot essen. Sie leben bald fern. 14. Hesekiel sagt, nein, Herr. Ich habe nie unsaubere Dinge gegessen. 15. Gott sagt, nimm Mist von Kühen für dein Feuer. 16. In Jerusalem gibt es bald kein Brot mehr. Alle haben Angst. 17. Es gibt zu wenig Wasser. Die Menschen werden sehr schwach.